Man macht das Kreuz natürlich zähneknirschend. Das ist unbequem, aber das dann ist doch, halt, okay. 1 live. Dumm gefragt. Bundestagswahl Spezial. Wer wählt wen? Warum? Mit Fritz Schäfer, Tag, hallo. Ich lasse direkt mal die Hosen runter hier. Für mich heute die heikelste unserer Spezialfolgen zur Bundestagswahl. Und das hat gar keine persönlichen Gründe. Heikel deshalb, weil im Grunde bis kurz vor dieser Aufnahme hier nicht klar war, ob sie überhaupt stattfinden wird, weil niemand so richtig mitmachen wollte. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt nach langer Suche doch zwei Leute sich gefunden haben, die öffentlich sich äußern möchten dazu, dass sie AfD-Wähler sind. Tag Ferros und Tag Peter. Servus. Hi. Warum sitzt ihr hier, ist meine erste dumme Frage. Ja. Weil eigentlich müsstet ihr doch als AfD-nahe Personen den Medien nicht trauen und gerade so einem öffentlich-rechtlichen Medium wie diesem Podcast. Ja, müsst ihr kritisch, also, sehr kritisch gegenüber. Tue ich auch nicht, deswegen läuft die Aufnahme schon. Ah, du nimmst parallel mit auf? Ja. Das sagen wir jetzt nochmal, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht. Ja. Okay, aber da ist schon mal so das erste kritisch sein bei dir, aber worin äußert sich das sonst noch? Also warum ich hier bin, okay, dann fange ich an. Also, oder so rum. Ja, weil ich diskutiere natürlich gerne und ich setze mich natürlich auch gerne der Konfrontation aus. Letztendlich will ich dann wahrscheinlich für mein Verständnis von diesen meinen Motiven werben oder für meine Motive oder meine Sicht der Dinge werben. Ja, letztendlich ist das ja auch so, dass man auch im persönlichen Alltag die ganze Zeit attackiert wird für diese Ideen. Und wenn man jetzt irgendwie zu dem stehen will, woran man glaubt, muss man sich im persönlichen Kontext schon die ganze Zeit auseinandersetzen. Und gut, ich diskutiere auch gerne. Ich gehe auch auf irgendwelche Diskussionsveranstaltungen und wenn es da konfrontativ wird, umso besser. Also dann gewisserweise ist es auch ein Nervenkitzel dann, glaube ich, dabei. Also ich bin, muss zugeben, durchaus überrascht, dass ich vom WDR, dass der WDR da auf uns einen Schritt zumacht. Ne? Ja, sicherlich. Also ich kann es mir nicht anders erklären, als dass ihr als dass es zu auffällig wäre, wenn die AfD jetzt in diesem Format fehlen würde. Alle anderen Parteien haben ja die Bundestagsparteien halt, ne? Und da gehört genau. Die AfD ja auf jeden Fall mit dazu. Genau, ja. Also deswegen, das ist die einzige Erklärungsmuster. Ansonsten kann ich das natürlich begrüßen, wenn sich da jetzt vielleicht was ändern sollte, dass man mehr miteinander spricht, auch mit denjenigen, die im vermeintlichen gesellschaftlichen Abseits stehen. Ja. Sicherlich, also das gehört zur Demokratie und Diskussionskultur dazu. Sagt Ferros. Und Ferros, du hast ja die Frage jetzt im Grunde so beantwortet, als müsstest du erklären, warum wir dich eingeladen haben. Aber die Frage war ja eigentlich, warum geht ihr in ein öffentlich-rechtliches Medium? Also ja. Da müsst ihr ja schon noch Bock drauf haben, trotz aller Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ich nehme die Erfahrung mit. Und sollte es sein, dass die manipulativ dargestellt wird oder dass da rausgeschnitten wird, ja gut, dann kann man ja auch das darstellen und auch das als Ergebnis und als Erfahrungswert darlegen. Also insofern sehe ich da auch nicht, dass ich da irgendwas zu verlieren hätte, außer vielleicht zwei Tage Zeit. Wie immer in diesem Podcast wird nichts manipuliert dargestellt. Das wollte ich damit nicht sagen. Genau, das habe ich euch ja auch vor der Aufnahme schon gesagt. Ihr könnt hier alles sagen, solange es sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt. Das ist ja euer gutes Recht und deswegen kommen wir hier zusammen, damit ihr das erzählen könnt. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen mit der Hoffnung verbunden, dass also diesen Druck, den gesellschaftlichen Druck, den man bisher ausgesetzt ist als AfD-Wähler oder jemand, der die Meinung von AfD teilt, und dass dieser gesellschaftliche Druck einfach nachlässt. Und es hat auch damit zu tun, dass es Medienpropaganda gibt gegen uns. Also wo? Also im Prinzip, also nicht nur öffentlich-rechtliche, eigentlich das Ganze. Aber öffentlich-rechtliche sind schon allen voran. Also warum? Also könnt ihr das begründen? Könnt ihr Beispiele geben? Peter, darf ich? Ein Beispiel nennen? Ja. Okay, versuche es nur ganz kurz abzuschließen. Also es geht mir auch so ein bisschen um diese Hoffnung, dass man am Ende hoffentlich irgendwie am Ende die Verständnis ein bisschen aufbringen kann für seine Position, sodass die Dämonisierung aufhört. Weil das ist wirklich eine harte Konsequenz. Ich merke das bei Leuten, die meine Ideen teilen, aber sich nicht trauen, auf AfD zu wählen oder das öffentlich zu bekennen, weil sie Angst vor den ganzen Konsequenzen haben. Und diese Gängelung oder so, diese Druck von der Gesellschaft, ich würde mir wünschen, dass das aufhört, dass wir nüchtern und wir erwachsen über diese Ideen reden, gucken, wer hat die bessere Meinung, ohne dass wir brüllen, der ist Nazi und uns behandeln letztendlich wie so Pädophile oder Kinderschänder. Also zu diesen Klischees und Vorteilen kommen wir auf jeden Fall noch. Wenn ich dich kurz darauf hinweisen darf, dein Mikro rutscht immer weiter runter. Wir wollen dich natürlich auch hören. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen zu weit zu dir nachgezogen. Genau, einfach ein bisschen fester ziehen, dann kann man dich auch besser hören. So, Ferros, jetzt gerne Beispiele. Ja, ein Beispiel. Kai Kniffke hat es ja damals, zum damaligen Zeitpunkt, Chefredakteur der ARD, der hat es sogar offen zugegeben bei Republika 2018, dass seine Wortwahl war, es Quoll aus jeder Pore, ihr sollt die blöd finden. Ne? Immer dieser Vorsatz auch, die rechtspopulistische AfD, noch nie von linkspopulistischen Grünen oder linkspopulistischen Linken gehört, den öffentlich-rechtlichen. Nach dem Thüringen-Schlag, Kemmerich, 2020 war das, gab es den Kommentar, das würde an Buchenwald erinnern, ja, Endstation Buchenwald. Das ist also zweifelsohne klar politisch motivierte Kommentierung. Und obwohl es eine demokratisch legitime Wahl war, ich sehe da schon, also ich kann das nicht leugnen, beim besten Willen nicht, dass da dass da nicht fair miteinander umgegangen wird. Und insbesondere die AfD. Ein anderes Beispiel ist auch die Repräsentation in Talkshows. Die AfD ist unterrepräsentiert. Und viele sagen, die ist überrepräsentiert. Aber das kann man ja nüchtern feststellen, wie oft die eingeladen wird, wie viele Talkshows stattfinden und wie oft die Vertreter der anderen Parteien eingeladen werden. Aber das kann man ja auch an Prozenten zum Beispiel festmachen. Eben, ne? Und das geht klar hervor, dass die AfD unterrepräsentiert ist. Also fast um die Hälfte. Es ist auf jeden Fall relativ leicht erkennbar. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch an dem Lager, aus dem man kommt, aber dass diese Fragen der Moderatoren an AfDler wesentlich so emotionaler sind und nachhangender und wird oft ins Wort gefallen und so weiter. Und dann kommt wieder die Grünen, dann geht es wieder so, erzählen Sie mal Ihren Standpunkt und dann lassen Sie die irgendwie 10 Minuten ausreden. Also das ist schon klar, dass irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel oder allgemein bei vielen Medien ist so eine neurotische Verhältnis zur AfD. Man schämt sich für die sind irgendwie die Schmuddelkinder, die wird man am liebsten gar nicht. Man muss es halt machen, weil man noch eine Demokratie ist, aber eigentlich sozusagen sind die da abschauen. Also die werden zumindest so behandelt. Es gibt selten ein Interview, der fragt, zuhört, wie ist denn Ihr Standpunkt? Aha, das wird immer sehr gezielt attackiert und dann gibt es ja auch manchmal den Vorwurf, sie waren zu nett zu dem AfDler. Ja, das ist Georg Ressler hat neulich beklagt zur Wahl. Vom WDR-Monitor? Ja, genau, vom WDR-Monitor, dass nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, dass der Journalist von der konservativen Mehrheit oder von der bürgerlichen Partei spricht, im Kontext der AfD. Das hat er beklagt, von linker Seite aus, dass das halt nicht scharf genug ist und nicht hart genug mit der AfD ins Gericht gegangen ist. Wie du schon sagst, ne? Man muss es halt machen. Genau das ist im Übrigen ein weiteres Motiv, weshalb ich die AfD wähle. Es ist in gewisser Form eine Lektion für die etablierten Moderatparteien in Sachen Demokratie. Da kommen jetzt sehr viele Sachen zusammen. Stichwort Protestwähler höre ich jetzt bei dir zum Beispiel raus. Aber was ich auch noch sagen möchte, ist zum Beispiel, dass wir auf jeden Fall noch darüber sprechen werden, an welchen Stellen vielleicht es begründet ist, zu sagen, da muss man vielleicht aufpassen, die AfD einzuladen. Denn es gibt ja durchaus Skandale und Äußerungen, die so einfach nicht klar gingen. Darüber werden wir gleich noch sprechen, deswegen fühlt euch nicht ausgebremst. Was ich jetzt mit euch besprechen möchte, ist erstmal der Punkt, warum wählt ihr denn überhaupt die AfD? Also was macht sie für euch aus? Also das ging los, so ein langsames Erwachen zu dem in Deutschland existierenden islamistischen Terrorproblem. Also 2001 fiel das World Trade Center, dann kam irgendwelche... Das hat ja nicht in Deutschland existiert. Genau, aber ich saß im Stadtwerk Glotze, hab das gesehen, wie wahrscheinlich... Okay, dann hat es für dich in dem Punkt in Deutschland existiert, weil du es im Fernsehen gesehen hast. Viele meines Alters haben das schockiert, wahrscheinlich nur mussten so jetzt... bricht ein neues Zeitalter an. So, egal, ich finde nicht die ganze Zeit. Aber es kam dann sozusagen, weil dann war wieder Ruhe, dann ein paar Jahre später fliegt die U-Bahn in die Luft, in Ruhe, dann ein paar Jahre später gibt es um Cartoons plötzlich Kriege. Und ich glaube, da war ich schon fast am Kippen. Also davor liest man das so und dann liest man in den Medien, ja, das sind Verrückte, der Islam ist eigentlich total cool. Und dann gab es irgendwann diese Cartoon, Muhammad-Karikaturen, wo sie alle ausgerastet sind. Da hat dieser in Jyllandsposten, dieser dänische Cartoonist, hat einen Mohammed mit einer Bombe im Turban gezeichnet. Und dann gab es Morddrohungen, über die Kirchen gebrannt. Und dann bin ich eigentlich ehrlich gesagt gekippt, da gab es noch gar keine AfD. Weil dann habe ich gedacht, okay, jetzt rasten hier ein paar Unzivilisierte aus und zünden alles an. Und statt dies zu disziplinieren, diese kleine Minderheit, haben wir gemerkt, wie die Mehrheit duckt vor denen, die sagt, ach, wir dürfen jetzt nicht Öl ins Feuer gießen, wir dürfen vielleicht doch nicht den Propheten beleidigen. Wer ist jetzt und so. Wir? Haben wir gemerkt, hast du gesagt. Wer ist wir? Politiker, die vor den Kamera traten, haben dann gesagt, also wegen Merkel oder was von dem Kaliber, meinte dann so, jetzt nicht Öl ins Feuer gießen und man sollte doch ein bisschen respektvoll so mit Religion umgehen. Und da war ich schon durch. Ich habe also gemerkt, also wenn es ein Problem gibt, dass das nicht ein Gleichgewicht sich wiederherstellt, weil es eine Gegenreaktion gibt, sondern dass die Gesellschaft kippt, weil die meisten Leute Feiglinge sind. Die scheuen diese Konfrontation. Die haben Angst, vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich Rassisten zu sein, wenn sie eine Religion, wenn sie Ideen des Islams kritisieren. Mhm. Und da war ich schon durch mit der kompletten, sagen wir mal, CDU-FDP-Lager. Ich bin ja mehr sozusagen Mitte-Rechts-Lager vom Wählverhalten. Zurück zur Frage, was macht die AfD für dich aus, genau, um dir vielleicht kurz weiterzuhelfen? Dann kam die AfD. Dann kam die AfD 2014 erstmal mit der Euro-Rettung in Griechenland. Und dann kam ziemlich schnell das Islam-Thema. Dann ist der Lucke auch, glaube ich, gegangen. Aber das Islam-Thema war mir jetzt eigentlich das Wichtigste. Also, Lucke, das ist der AfD-Gründer im Grunde, der dann aber sich von der Partei distanziert hat. Hat eine neue Partei gegründet. Hat die Distanzierung von rechts betrieben bis zum gewissen Grad. Und dann hat er irgendwie, wahrscheinlich war ihm es dann doch zu rechts und dann ist er raus. Irgendwie so. Nee, Moment, er wurde nicht gewählt und dann ist er raus. Er wurde nicht mehr zum Vorsitzenden gewählt und dann ist er abgegangen. Ja, okay, aber also das waren jetzt wieder sehr viele Einzelheiten. Ich merke, ihr tendiert heute sehr zu Einzelheiten, zu Namen, zu Jahreszahlen. Euer Recht, aber wir wollen ja wirklich jetzt da dann doch mal vielleicht was Emotionales hören. Was macht die AfD für dich aus? Okay, ich dachte, also persönlich. Also weil ich suche nach einer Partei. Ich kann nicht mehr meine alten Parteien wählen, die ich mal gewählt habe. Ich habe irgendwann mal Merkel gewählt, dann FDP und dann... dann konnte ich die nicht mehr wählen. Ich habe gedacht, ich habe die Schnauze voll. Ich bin lange genug auf dem Planeten, ich weiß, was hier abgeht. Ich weiß, wie die Probleme hier ignorieren. Ich wähle die nicht. Und dann, ehrlich gesagt, bin ich froh, dass dann eine Partei kam, die man wählen konnte. Also weil sie halt... Aber warum war das für dich die einzige, die du wählen konntest? Ich meine, es gibt ja außer der CDU noch ein Partei... Ich hätte noch radikalere gewählt, einfach aus Protest. Aber bei der AfD hatte ich dann nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil die keine Hitler-Verehrung betreiben. Und also... Wer betreibt denn sonst Hitler-Verehrung? Naja, es gibt ja altrechte Fraktionen. Es gibt NPD oder ja, was klar, der Geier. Altrechte. Okay, aber das wären die einzigen beiden Möglichkeiten für dich gewesen? Ich denke, das ist ein schmaler Grat, ne? Ich denke, das ist ein schmaler. Eben, deswegen möchte ich mal kurz ausloten, wo der da liegt. Also ich verstehe das ja alles. Na gut, nicht. Ich frage ja durch. Aber siehst du auch, dass du links von der AfD... sehr viel, also da hast du nicht nur kein positives Bekenntnis zu Deutschland, sondern teilweise offen gelebte Antipathie gegenüber Deutschland. Ja gut, links von der AfD ist ja erstmal die Mitte, oder? Und ja, da ist schon offen gelebte Antipathie? Absolut. Die Frau Merkel, die angewidert eine Deutschlandflagge, schwarz-rot-gold, von der Bühne holt, weil es ihre Farben nicht, oder weil es für ihre Partei nicht stehen kann, beispielsweise, oder ein Frank-Walter Steinmeier. In welchem Rahmen war das denn mit der Fahne? Das war eine Parteifeier, glaube ich. Nach der Wahl hat dieser Hermann Gröhe diese Deutschlandfahne rumgeschwenkt und dann gibt es so ein Meme-Video schon fast, wo sie... Es kommt vielleicht auf den Kontext auch da an dem Punkt an. Okay, dann... Wie gesagt, ihr schleudert so viel mit Fakten um, ich kann das ja in der Schnelle hier alleine nicht nachprüfen. Aber lass uns doch bei der Ausgangsfrage auch bei dir, Feroz, bleiben. Was macht sie für dich aus? Also Islamismus-Thema ist sicherlich ein Punkt. Ich denke, da legt Deutschland eine bösartige bis mindestens kindliche Naivität an den Tag, dass wir glauben, dass es sich mit dem Säkularismus und dass es sich auch demografisch so entwickeln wird, dass es positiv sein kann für Deutschland. Ich glaube, das ist... Also ich bin Ex-Moslem, von daher kann ich das Argument absolut nachvollziehen. Meine zwei anderen Dealbreaker in der Frage sind natürlich die Migrationsfrage. Da haben die GroKo sowieso, aber links davon brauchen wir nicht zu reden. Die haben ja komplett versagt, die haben da einen fatalen Kurs, der sich hier auswirken wird, demografisch, kulturell, sozial und wirtschaftlich. Und da sehe ich die AfD als einzige effektive Kraft, die dem was Vernünftiges entgegensetzt. Die trifft da einen Nerv, dem ich zustimmen kann. Das andere ist, die AfD tritt für Volksentscheide ein. Also wirklich direkte Demokratie. Also das ist eine der wenigen Parteien, die das fordert. Nach Schweizer Vorbild, ausgerechnet ihr, wird halt Antidemokratismus vorgeworfen. Das finde ich beachtlich. Und sicherlich auch ein großer Punkt, auch die Kritik am öffentlich-rechtlichen System, ne? Das hast du in der... Am Rundfunk. Am Rundfunksystem, ja. Ja, es gibt ja andere öffentlich-rechtliche Systeme noch. Ja, ich will die Gelegenheit ergreifen, das hier offen zu sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, zum einen. Und zum anderen verfehlen die öffentlich-rechtlichen Anstalten klar ihren Auftrag. Und das wissen die auch. Also ich bin bereit zu sagen, okay, die wenigsten haben eine böse Intention oder böse Motive, aber manche Leute innerhalb der... Die Institutionen wurden unterwandert, WDR, allen voran, Funkformate auf YouTube. Ganz wurden unterwandert? Ja, sicherlich. Von Linksradikalen, von Antideutschen, die das auch maßgeblich inhaltlich mitbringen. Da würde ich jetzt dich zitieren und sagen, das ist ein schmaler Grat, auf dem du dich gerade bewegst. Das, auch das sind so Aussagen, mit denen man, glaube ich, vorsichtig sein muss. Du bist ja jetzt, genau, wir kommen vielleicht mal auf den Boden dieser Tatsachen hier zurück, in einem öffentlich-rechtlichen Format konntest das hier so sagen. Ich möchte an einem viel interessanteren Punkt bei dir einhaken. Du hast gesagt, du bist Ex-Moslem. Da würde ich gerne deine Geschichte erfahren. Ja, ich bin muslimisch geboren, der muslimischen Familie geboren und gehört einer Splittergruppe des Islams an. Weshalb meine Eltern auch aus dem islamischen Raum fliehen mussten in den 70ern, 80ern. Mit 15 habe ich mich angefangen, das kriegst du in die Wiege gelegt, ne? Islam, du Koranschule und so. Aber mit 15 habe ich mich angefangen, effektiv mit dem Islam zu beschäftigen und den Koran zum ersten Mal auf Deutsch gelesen und mich kritisch damit befasst. Und bis 25 ging so diese philosophische Rätselei in meinem Kopf. Ne? Ich habe da sehr viel hin und her überlegt und auch die kritischen Phasen, die kritischen Passagen mir angeschaut. Mit 25 habe ich den Entschluss getroffen, nachdem ich auch viele Geistliche gefragt habe, dass die Kritikpunkte durchaus berechtigt sind am Islam. Das war eine ganz nüchterne Entscheidung zu sagen, ja okay, dann ist es nicht meine Religion, wenn ich das ethisch nicht mit mir vereinbaren kann, lasse ich das hinter mir. Und das ist die Kurzfassung. Ja. Aber dann kann man ja auch sagen, dann lebe ich jetzt in der viel zitierten Mitte der Gesellschaft und wähle nicht gleich rechts. Naja, wo hast du denn? Islamkritik ist berechtigt. Wo hast du denn? Das habe ich ja nicht gesagt, dass es unberechtigt ist, aber ich wollte einfach nur wissen, warum hast du dich dann entschlossen, direkt rechts zu wählen? Man hätte auch sagen können, keine Ahnung. Sag mir eine Alternative. Sag mir, welche Partei der Mitte oder links diese Islamkritik aufgreift und auch ernst nimmt. Effektiv. Dafür bin ich heute nicht da, dir das zu sagen. Aber, deswegen bleibt nur die AfD. In dem etablierten Spektrum bleibt nur die AfD. Also ob das recht oder links ist mir in dem Moment egal. Das ist die einzige Wahl, wo es eine Überschneidung gibt. Dein Standpunkt und auch da jetzt nochmal anschließend, darauf wollten wir ja zurückkommen, Stichwort Protestwähler. Das klingt ja bei euch beiden schon so raus. Auch gerne nochmal Peter zurück ins Gespräch holen. Es ist ja im Grunde irgendwie immer mit einer Kritik und einem Protest, da würde ich den Begriff schon wählen, verbunden am derzeitigen Stand der Dinge und immer mit der Hoffnung, dass die AfD, deswegen wählt ihr sie, was dran ändert. Ja, man hat ja halt seine politische Heimat verloren über die Jahre. Man guckt dem ganzen Prozess zu, sieht, dass die Parteien, die man damals gewählt haben, maximal Lippenbekenntnisse machen und nichts ändern. Und dann sieht man eine Partei, die zumindest, und sie war ja nicht in der Macht, aber zumindest mal den Mut hat, dass die wichtigen Themen anzusprechen, die Kategorien so zu wählen oder die so zu gewichten, wie man das auch selbst sieht. Und dann ja, ist das ja klar, wo die politische Heimat ist. Die meisten, ich sag's nochmal, ich treffe so viele Leute, die aus Angst vor sozialen Repressionen nicht die AfD wählen. Die wählen ständig gegen ihre eigenen Interessen, weil sie teilen die Ideen der AfD. Aber vielleicht auch nicht alle Ideen, vielleicht liegt es daran. Und die sagen dann, ach ja, das sind aber Rechte und das sind aber Nazis, oh, da kann ich aber nicht wählen. Und das ist halt eine Sache, die mich halt ärgert, weil, also einmal glaube ich dieser Spitze der AfD, dass sie, also die Distanzierung, die sie halt vom Nationalsozialismus betreibt. Und im Übrigen, also was ist das denn? Das ist ja wie ein Machtinstrument, als würde die Propaganda perfekt aufgehen. Wir müssen die Leute nicht überzeugen, wir müssen nicht das tun, was die Leute von uns wollen. Die wählen uns trotzdem, wir machen ihnen einfach ein bisschen Angst, alle haben Angst, fertig ist die Show. Und die Merkel macht das Gegenteil von dem, was sie wollen. Ich glaube nicht, dass die CDU-Basis sich gefreut hat, als die 2015 2 Millionen ungeprüft sozusagen hat reinmarschieren lassen. Gut, warum wählen die sie aber wieder? Ja, ne? Aus Angst. Die Leute haben Angst. Okay, aber dann tragt doch die Verantwortung. Dann mache ich die Leute auch mitverantwortlich für diesen gesellschaftlichen Kurs. Ja, das ist halt leider das Ding. Ich denke ja auch manchmal in diese Richtung so ungefähr. Dann lasse doch so ungefähr zugrunde gehen, wenn sie so blöd sind. Aber sie wollen es ist ein Prozess. Ich versuche einen Beitrag zu leisten. Ich werbe dafür. Jetzt ist es ja an uns bei dieser Bundestagswahl, wegen der wir ja hier auch zusammenkommen am 26. September, zu wählen. Ja. Und da sieht es ja jetzt erst nach den derzeitigen Umfragen, wir zeichnen auf am 18. September, sieht es ja nicht nach CDU aus erstmal. Aber um auf unser Thema heute zurückzukommen, AfD, dieses Protestwählen, Ferus, dazu hattest du dich jetzt in dem Sinne noch nicht komplett geäußert. Ja, also ich sehe einfach, dass der AfD die Rolle zuteil wird. Ich sag's mal so, wie es ist, das ist eine Scheindemokratie. Wir leben nicht mehr in einem System, das darum bemüht ist, möglichst demokratisch zu sein. Und für mich ist das beste Beispiel dafür die Causa Thüringen. Das war eine demokratisch legitime Entscheidung. Frau Merkel tritt noch bei ihrer Südafrika-Reise vor die Kamera und sagt, diese Wahlen müssen rückgängig gemacht werden. Wie genau man demokratisch legitime Wahlen rückgängig macht, hat sie dort zwar nicht gesagt. Das hat aber dazu geführt, dass die Antifa sich dazu berufen gefühlt hat, Kemmerich, den frisch gekürten Kemmerich, zu bedrohen, sodass dieser unter Druck geraten ist und zurückgetreten ist von dieser Entscheidung. Das einzig allein, weil er passiv interagiert hat, dahingehend, dass er Stimmen von der AfD bekommen hat, die im Übrigen Stimmen von Menschen aus Thüringen bekommen haben. Also, ich sag mal, eine Sache will ich in aller Entschiedenheit loswerden, weil das immer wieder heißt, wir sind so demokratisch, wir wollen nicht die AfD-Wähler ausschließen, wir wollen ja nur die AfD-Politiker ausschließen. Nein, wenn ihr die AfD-Politiker, die Wähler vertreten, ausschließt, dann schließt ihr auch den Wähler aus. Dann schließt ihr mich aus. Und heute sitzen hier zwei AfD-Wähler. Ich sag's nochmal. Und ich lege nochmal kurz fest, das sind eure Standpunkte, eure gewählten Beispiele, die ihr heute anbringt. Wie gesagt, es ist für mich immer sauschwierig, jetzt hier in dieser Schnelligkeit, in der ihr das aufbringt, alles nachzuprüfen. Und wir sind auch sehr schnell, was die Themensprünge betrifft heute. Also gerade waren wir zum Beispiel noch bei der Grenzöffnung. Lasst uns vielleicht dann dahin zurückkehren, thematisch kurz dabei bleiben. Ihr seht Ausländer und Flüchtlinge in Deutschland nicht gern, ist das Klischee und das Vorurteil. Das ist nicht dasselbe. Erstmal, Flüchtlinge und Ausländer ist nicht dasselbe. Ja? Und von dem, was wir erlebt haben 2015, das sind keine Flüchtlinge. Nicht im Sinne des Wortes. Weil Flucht... Geflüchtete ist eigentlich das bessere Wort. Auch das, wir können es gerne politisch korrekt substituieren, aber auch das trifft nicht zu. Und Flucht hört dann auf, wenn die erstsichere Region, das muss nicht mal das erstsichere Land sein, wenn die erstsichere Region erreicht ist. Ab dann ist es keine Flucht mehr, sondern eine Weiterreise. Und das ist dann eine Migration. Das sind Migranten. Das sind Migranten und insofern, ein Satz noch, dann darfst du. Insofern Dublin, Schengen und Artikel 16 Absatz 2 des Grundgesetzes dem entgegenstehen, ist es sogar eine illegale Migration. Das ist vor allem kein einmaliges Ereignis und es war vor allem nicht eine kleine Menge, es war eine Völkerwanderung. Also so stellt man sich das vor, wenn so in einem Geschichtsbuch ein dicker Pfeil steht bei der Völkerwanderung von Osten nach Westen. Also, aber das hat ja Gründe. Warum sind die denn gekommen? Genau. Beschäftigt ihr euch mit den Gründen? Unterschiedliche Meinungen. Die, letztendlich ist die Frage sozusagen, wo hört das auf und wo ist die Grenze? Und das hört ja letztendlich, also so wie ich es begreife, hört das nie auf. Es hat auch ein Forscher mal dazu geschrieben, jetzt gehen die alle davon aus, dass das Kriegs- und Krisen das aktuell oder akut ausgelöst hätten. Dabei kann das einfach sein, dass die Flucht immer einfacher wird für Leute. Also wäre jetzt interessant, welcher Forscher das geschrieben hat. Ich weiß das nicht mehr. Mag das auf Spiegel gewesen sein? Ich weiß das nicht. Aber jedenfalls, der Punkt ist, man hat ein Land, dem geht es besser als einem anderen Land. Dann wollen junge Unverheiratete oder alle, die mobil sind, in das Land, wo es besser ist. Selbst wir tun das. Wenn wir irgendwie studiert oder sonst was sind, gehen wir nach Amerika oder so, wenn da die Karrierechancen besser sind. Oder in die Schweiz, weil wir da besser verdienen können oder so. Also das ist nicht vergleichbar. Naja, das ist ja das Vorurteil, dass die alle sozusagen... jetzt irgendwie von dem Panzer davon gelaufen sind und durch sechs Länder durchgeflüchtet sind und nicht sicher waren in diesen sechs Ländern. Wie reagiert ihr, wenn jemand, der weiß, dass ihr rechts wählt, euch als Nazi bezeichnet? Ja, können wir das nicht noch gerade zu Ende führen, was wir gerade da aufgemacht haben? Das war's, also... Ich finde, das passt jetzt thematisch gerade ganz gut rein. Also ich würde sagen, selbst wenn, wo habe ich Unrecht? Also wenn du mich als Nazi betiteln würdest, du oder jemand anderes... Ja, lieber jemand anderes. Sagen wir mal, okay, irgendjemand würde mich als Nazi betiteln aufgrund meiner Meinung. Würde sagen, selbst wenn, wo habe ich Unrecht? Mir ist egal, wie du mich betitelst. Wo habe ich Unrecht? Achso, ja, okay, das meinst du. Ja, ich musste gerade also logisch nochmal um eine Ecke denken. Das sind Argumentum ad hominem Angriffe, die der sachlichen, inhaltlichen Ebene überhaupt nichts abtun. Ja, aber es geht ja mehr darum, dass euch da im Grunde etwas, also ein Titel gegeben wird. Ja, klar. Und da will ich ja jetzt wissen, inwieweit identifiziert ihr euch damit? Muss halt die ganze Zeit, muss man das mit sich selber checken. Ich war ja auch früher, als ich diese Gedanken gehört habe, sagen wir mal islamkritische Gedanken, dann dachte ich immer, ach, die sind irgendwie rechte Spinner oder so. Meistens waren die dann weiß oder so, dann habe ich schon gedacht, die haben irgendwas, so ein rechtes Virus oder so. Und irgendwann habe ich mal im Video einen Vortrag von einer Ex-Muslima geholt, die war braun oder schwarz, die Ayan Hirsi Ali zum Beispiel. Ja. Und die sagt Ideen, die für den Westen stehen und so mutig und kämpft, also wirbt für die Freiheit, kritisiert den Islam, dessen unfreie Tendenzen für die Gesellschaften. Und dann war dieses... aber dann hast du dann nicht sofort gesagt, Kopf war sofort weg. Sonst war immer eine Stimme, die gesagt hat, ach, das ist aber ein Nazi, der das sagt. Und das ging ja nicht. Die also war ja wir aus lassen Afrika. Das so dahingestellt. Selbst wenn das so war, aber dann ist ja auch nicht sofort die Entscheidung so. Und jetzt wähle ich AfD. Nee, dann, aber dann merkst du, dass man sozusagen, ohne es zu wissen, über die Zeit letztendlich rassistisch geworden ist, weil man die Hautfarbe der Leute in die Ideen, die sie äußern, reinmixt. Man hat es von einem Weißen gehört und sozusagen, man glaubt dem nicht mal. Der denkt, der hat rechts wie so eine Krankheit. Das ist nachvollziehbar. Ich würde nur kurz zurückfragen, wenn du sagst, deshalb die AfD wählen. Ich kann es mir nicht verkneifen, zurückzufragen, ja, was denn sonst, wenn man diese Meinung hat? Was denn sonst? Sag mir jedenfalls Lösungsvorschlag. Also man findet ja in keinem Wahlprogramm alles das, was man selber gerne hätte. Das ist ja einfach so. Man muss mal Kompromisse machen. Ja, eben. Und irgendein Kompromiss wäre zum Beispiel zu sagen, okay, ich hatte diese Erkenntnis, die du da jetzt hattest, Peter, aber ich wähle trotzdem XY und nicht die AfD. Sag mir welche. Naja, wie gesagt, zum Kompromiss gehört ja auch vielleicht diese Erkenntnis auszusparen. Und zu sagen, gut, dann ist das so, aber ich wähle trotzdem die andere Partei. Was man halt über die Zeit merkt, ist, dass es, also in diesem ganzen Machtgeplänkel im Meinungskampf gibt es natürlich irgendwelche Rituale oder Tricks, die immer wieder benutzt werden. Und letztendlich ist es auch so, sozusagen, wer ist Nazi, ist halt eine schwammige Definition. Oder die Definition wird je nach Lager sozusagen, ist die enger oder weiter gefasst. Also für einen Antifaschisten ist, oder jemand von der Antifa sozusagen, ist jeder nicht längst Extremist, wahrscheinlich Rechtsverdacht, schon im Rechtsverdacht und danach wird es nicht besser sozusagen. Ich glaube auch sozusagen, bevor die AfD war, wurde die CDU mehr oder weniger, hatte schon diese Nazi-Definition bekommen. Also das heißt, man hat irgendwie so einen Algorithmus. Der Schritt 1 ist, Nazis sind doof, die darf man auch treten oder die... die darf man treten? Panschenazi gibt es so einen. Achso, das meine ich. Das war jetzt so, das klang jetzt so nach Kindergartensprache gerade, die darf ja, man ja, auch treten. Ja, aber so Gewalt gegen Nazis ist legitim, das propagiert sozusagen die Antifa. Und dann das propagiert die Antifa. Genau. Und Schritt Nummer 2 ist, jetzt erweitern wir die Definition von wer ist Nazis, weil wenn es zu wenige sind oder nur die Glatzköpfe aus dem Osten, dann so ungefähr, dann ist das nicht ernst zu nehmen. Also wird das ein bisschen schwammiger gemacht. Plötzlich sind Leute, die einwanderungskritisch sind Nazis. Das geht ziemlich schnell. Früher hat es oft die CDU getroffen. Ich merke jetzt schon, wie die AfD viel von der Flak abbekommt, die früher die CDU bekommen hat. Klar. Und ja, FDP übrigens gut, auch. Wir müssen aber definitiv nochmal darüber sprechen, dass die AfD ja überhaupt nicht skandalfrei ist. Das ist ja, das kommt ja zu allem denen noch dazu. Ist also, gar keine Partei. Ob das jetzt, bitte? Ist keine Partei. Es ist keine Partei, ist skandalfrei. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, bei der AfD geht es oft in die Richtung der Menschenfeindlichkeit. Ich sag mal so. Die anderen sind AfD-feindlich. Okay. Also wir haben Gauland mit dem Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Wir haben den Schießbefehl auf Geflüchtete. Ich glaube, das gab es in keiner anderen Partei. Schießbefehl, wer hat das gesagt? Naja, das war Beatrix von Storch mit ihrem sogenannten Mausrutscher auf Facebook. Gegen den Mausrutscher hat sie geklagt, ne? Hat sie auch Recht bekommen, damit muss man aufpassen. Naja, das war so. Mit ihrem sogenannten Mausrutscher? Genau, dass es eben kein Ausrutschen auf der Maus war. Genau dagegen hat sie Mausrutscher wurde gesagt. Mehr habe ich auch nicht gesagt. Okay. Und also dergleichen mehr. Jetzt gerade haben wir, das wäre vielleicht am ehesten vergleichbar mit den Skandalen anderer Parteien, diesen Parteispendeskandal, der im Raum steht, die Frage danach. Es geht um Gelder für Wahlplakate bei der AfD. Also es gibt solche und solche Skandale, will ich damit sagen. Ja, und die gibt es nur bei der AfD oder was? Ja, also, genau, das wäre auch mein Punkt. Naja, die einen schon vermehrt auf der AfD-Seite. Das wäre auch mein Punkt. Klar, du musst immer, wie du schon vorhin angedeutet hast, man muss Kompromisse machen. Bei dem Kreuz muss man halt Kompromisse machen, auch was sowas anbelangt. Ja, findet ihr das denn gut, wenn jemand... Du kannst keine etablierte Partei wählen, ohne dass du eine Partei wählst, die Skandale hat. Auch solche Geschichten. Die Linken haben auf ihrer Strategiekonferenz darüber philosophiert, 1% der Reichen zu erschießen. Bernd Rieksinger... Könnt ihr damit gut leben, dass die AfD... Nein, es ist unbequem. Peter will auch mal was sagen, sag ich ja gerade. Ein Satz. Ja. Man macht das Kreuz natürlich zähneknirschen. Das ist unbequem, aber... Okay. Ja. Also, kein Beispiel, die du genannt hast, kann ich natürlich trotzdem nur kurz aufarbeiten. Ich habe die Rede vom Gauland gehört, das klang für mich nicht so, wie das linke Ohr das sozusagen wahrgenommen hat. Also, dass der irgendwie da mit dem Nationalsozialismus irgendwie hochloben wollte oder auch nur klein reden wollte. Ja, klein reden. Habe ich ja auch nicht so wahrgenommen. Der Typ redet immer über Geschichte. Warum er diesen Bug hat, weiß ich nicht. Hat er es studiert? Der redet gerne über Bismarck und so Zeug. Und dann fängt er an. Er liebt Deutschland. Er ist ein alter Mann. Er liebt wahrscheinlich Deutschland auf eine romantische Art und Weise. Und dann sagt er, also so ungefähr, um zu sagen, wie schön Deutschland ist, hat es halt diesen Schandfleck, aber das so ungefähr, weil Deutschland für ihn so toll ist, sagt er, das ist nur ein Vogelschiss. Also der liebt dieses Land halt einfach. Das habe ich nicht so verstanden, als würde der Hitler cool man finden. Kann, man kann es auch nicht also. Man kann es auch nüchtern aufrollen. Wir haben ungefähr 1000 Jahre deutsche Geschichte. Davon sind 12 Jahre, die er gemeint hat mit diesem Vogelschiss. Wie würdest du das denn bezeichnen? Das ist die Krönung der deutschen Geschichte? Erstens, also es geht ja wiederum nicht um mich. Und man kann da vor allen Dingen als Politiker, und denen sagt man ja nach, dass die rhetorisch begabt sind, einfach ein bisschen vorsichtiger formulieren. Ja gut, aber an sich sind 1,2%. Ne, das wäre die Relation 12 Jahre zu 1000. Ja, aber auch da, du hast mich gefragt, 1,2% sind für mich kein Vogelschiss, nur weil es eine Zahl ist, sondern man muss halt auch nochmal auf den Inhalt dieser 1,2%. Wir reden über so eine Phrase und dann sollen wir jetzt dafür alle nicht mehr abdecken. Gut, ich habe zwar noch ein paar Themen auf dem Zettel. Worüber würdet ihr dann gerne reden jetzt gerade? Über Georg Thiel. Warum? Den der WDR für 6 Monate hat inhaftieren lassen. Was hat das damit zu tun, dass ihr heute als AfD-Wähler seid? Die AfD war die einzige Partei. Georg Thiel wurde nicht vom WDR inhaftiert, das sage ich nochmal dazu. Er hat inhaftieren lassen. Also haben wir schon gesagt, dass er im WDR-Knast saß, aber der WDR hat die Gerichtsvollzieher aufgesucht, das durchzuziehen. Das war jemand, der seinen Rundfunkbeitrag nicht gezahlt hat. Und warum was über sehr lange Zeit. Was hat das mit der AfD zu tun? Die AfD war die einzige Partei, die das im Bundestag sowie im nordrhein-westfälischen Landtag als Thema initiiert hat und sich für ihn eingesetzt hat und auch seine Freilassung gefordert hat. Alle anderen Parteien, die im Übrigen auch in den Rundfunkanstalten, also in den Rundfunkräten sitzen, SPD, Grüne, FDP und CDU, haben sich als Wasserträger des WDRs erwiesen. Das ist nachweislich. Ich habe ja mit den anderen Wählerinnen und Wählern, die hier in den letzten Folgen schon so saßen, auch immer wieder über andere Parteien gesprochen. Bei euch ist das, wie ich immer wieder zum Beispiel auf Social Media wahrnehme, wenn es darum geht, dass da irgendwelche AfD-Wählerinnen und Wähler was hinschreiben, dass die Grünen immer die Zielscheibe sind. Irgendwas mögt ihr, oder sehr viel mögt ihr an den Grünen nicht. Ja, was stimmt da jetzt nicht? Sozusagen. Ist alles an denen schlecht. Ich weiß auch gar nicht, warum bei denen die anderen Themen so wichtig sind. Ich hatte mal einen Kollegen gefragt, der hat Trump irgendwie über alles gehasst und dann hat er gesagt, ja, weil er aus dem Klimaschutzabkommen ausgetreten ist oder diesem Pariser Klimaabkommen. Und dann meinte ich, okay, Trump, derselbe Trump und er wird, wäre Klimaaktivist und wird sich eintragen, würdest du ihn dann lieben? Und er hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, das ist gelogen. Ich glaube, es könnte vom Umweltschutz her genauso gut rechte Grüne geben. Gibt es vermutlich auch. Palmer ist ja ein Beispiel. Aber da sind halt noch mehr Themen drin. Also diese naive Einwanderungspolitik, dieses Blauäugige gegenüber, sagen wir mal, islamische Einwanderung, das ist halt voll drin in den Grünen. Und das ist so ein hartes Feature, das propagieren die zwar nicht. Die stehen immer vorne und sagen erst Klimaschutz und so weiter, aber ich glaube, fast noch wichtiger, fast noch definierender für diese Partei ist sozusagen, dass sie niemals irgendwie eine kritische Einwanderungspolitik hinkriegen würden. Wahrscheinlich nicht alle. Der Palmer ist anders, aber Palmer ist anders. Die Grünen, sozusagen der Vorbehalt gegenüber den Grünen, ja. Ich hab eigentlich eine ziemlich nüchterne Meinung zu Grünen. Also ich nehme die nicht als bösartigen Akteur in der ganzen Sache wahr. Aber inhaltlich, wenn man das nüchtern gegenüberstellt, dann haben die am wenigsten Überschneidung mit der AfD. So nüchtern kann man das, denke ich, konterkarieren. Jetzt kommt noch ein Ding. Die Grünen springen jetzt auf diesen politisch korrekten Zug auf und das alles, was mit Gendern und so weiter zu tun hat. Also so Sachen, die im Alltag einfach nerven. Und ja, aber ist das, also hat das nicht einen guten, wahren Kern, sowas, solche Sachen? Also Klimaschutz. Klimaschutz, ja. Zum Beispiel aber Gendern. Gendern, das gibt mir echt so ein Gänsehaut, weil ich denke, wir kriegen hier so eine stalinistische Robotergesellschaft, wo du aufpassen musst, wie sagst du was. Und nur weil man Frauen und andere Geschlechter explizit mitnimmt? Ich glaube, das Gender-Thema ist ein Proxy dafür, für Macht, für einfach nur für Macht. Es geht hier einfach nur um Macht. Aber jeder hat doch das Recht zu gendern. Wir wollen ja auch niemanden verbieten zu gendern. Die wollen ja uns verbieten, nicht zu gendern. Ich glaube, es geht darum, dass, also es hat mir jemand, ein Autor hatte geschrieben, dass das könnte auch, also das wirkt halt so nicht so sehr für die Leute, also die meinetwegen 0,5% diversen, ich weiß nicht, wie viel es gibt, unendlich viele gibt es wohl nicht. Für die ist das nicht so wichtig. Das ist wichtig für den Sprecher. Der Sprecher identifiziert sich als guter Mensch, als Gutmensch sozusagen. Und das wird dann zu so einer Art Lackmustest. Du sagst BürgerInnen, wenn der andere nicht BürgerInnen sagt, also sozusagen ist er auf dem Lackmustest ein AfD-Wähler. Also das ist sozusagen, es gibt so einen Gesinnungstest, der dadurch das Ganze impliziert wird. Und das wird alles über Höflichkeit und Nettigkeit in die Gesellschaft hineingetragen. Letztendlich musste der Oma lange erklären. Aber was für ein Test, inwiefern wirst du denn da getestet? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Genderfluide Menschen gibt und was überhaupt queer ist. Ja, aber also wo wirst du da getestet und wer interessiert sich fürs Testergebnis nachher? Das Gefühl ist, dass durch das Einführen dieser Sprachregeln, dieser neuen Sprachform, dass es so eine Art Spaltung der oder so ein Machtinstrument ist von der gespaltenen Gesellschaft, wo die Herrscherkaste führt eine neue Sprachregel ein, wenn ich mitmacht. Ist sozusagen Staatsfeind, Volksfeind. Also ich glaube, das führt jetzt so ein bisschen zu weit, diese Beispiele. So kommt es dir vor. Genau. Ich glaube, das ist das, wonach ich jetzt gerade inhaltlich gesucht habe. Ein großer Punkt, der mir noch im Kopf rumschwebt, weil wir echt Zeitdruck haben, ist der, den Ferus gerade angesprochen hat. Erstens, Ex-Moslem, und du kommst aus Dresden, aus Ostdeutschland. Vielleicht kannst du mir dann ja jetzt die Frage beantworten, warum in Ostdeutschland die AfD die meisten Wähler hat. Also ursprünglich komme ich aus Frankfurt am Main. Mhm. Ich bin zu meinem Studium vor 5 Jahren nach Dresden gezogen. Das ist ja auch ein. Vielleicht aber kannst du es mir trotzdem erklären. Nochmal die Frage. Warum hat die AfD die höchsten Stimmanteile in Ostdeutschland? Ich glaube, weil die Menschen in Ostdeutschland maßgeblich DDR sozialisiert und auch wenn nach der Wende geboren, durch die ihre Eltern entsprechend geprägt sind und gewisse Strukturen erkennen, auch Parallelen erkennen von Propaganda, von unterschwelliger Manipulation. Wo erkennen? An der AfD oder? Nee, in etablierten Medienberichterstattung. Aber also das ist für dich jetzt diese monokausale Begründung. Du siehst halt, und die AfD greift es halt auf, ne? Die kritisiert halt auch die etablierten Medien, öffentlich-rechtlichen Medien, genau dahingehend, dass sie sagt, der Bürger wird manipuliert. Die bilden nicht das ab, was ist. Das ist ein wesentlicher Punkt, denke ich, weshalb die Menschen dort AfD wählen. Ich denke, es gibt da sicherlich mehr Argumente. Also ich bin natürlich froh, dass die Ostler AfD in so hohen Zahlen wählen, aber warum bist du froh, dass die das tun? Ja, einfach mehr Stimmen für die AfD. Aber ich sehe natürlich trotzdem, dass im Osten das auch so ein paar Probleme gibt. Also wenn es Nazis in der AfD gibt, dann kommen die Storys meistens irgendwie aus dem Osten und so. Also es gibt im Osten schon sozusagen ein paar Leute, die haben sozusagen die Kritik am Sozialismus nicht so ganz gerafft und die Kritik am Nationalsozialismus wird bei denen vielleicht auch nicht so ganz in der Schule gelernt. Also jetzt mal Fakten. In Ostdeutschland erreicht die AfD im Schnitt doppelt so hohe Stimmanteile wie im Westen. In Sachsen, also Stichwort Dresden, Hauptstadt von Sachsen, war sie bei der Bundestagswahl 2017 stärkste Partei. 2/3 der AfD-Wähler sind männlich. Ihre Wähler weisen eine größere Nähe zu rechtsextremen Überzeugungen auf als Wähler anderer Parteien. Jetzt schreit ihr direkt, Quelle, woher hast du das? Das ist Bundeszentrale für politische Bildung. Und da gibt es auch noch diverse Einzelheiten, die ich jetzt hier vorlesen könnte, die das auch nochmal erklären. Und zwar, dass es nicht monokausal ist und nicht unbedingt was mit der DDR zu tun hat, sondern vor allen Dingen auch zum Beispiel... Bitte? Demografie? Naja, Demografie ist auch im Grunde also ist ja auch monokausal. Das ist Demografie. Aber da steckt viel mehr dahinter. Das kann man sich alles nochmal durchlesen. Wie gesagt, Bundeszentrale für politische Bildung ist jetzt hier meine Quelle. Ich hätte es gerne noch ein bisschen weiter ausgeführt. Wir kommen langsam zum Ende. Darf ich noch zwei? Wie gesagt, mir soll hier keiner vorwerfen, dass ich irgendwas hier unterschlage. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache es wirklich kurz. Solange es stimmt. Die Leute können es ja selber nachprüfen. Bundeszentrale für politische Bildung, da weiß ich schon gleich, woher der Wind weht, die im Übrigen zuletzt damit aufgefallen sind, Deutsche als Kartoffeln zu diffamieren. Wenn die von rechtsextremen... Ist das eine Diffamierung? Okay, das nehme ich einfach zur Kenntnis. Wenn die von rechtsextrem sprechen, ja, dann ist es eine Definitionsfrage. Für die ist es halt Definitionsfrage. Für die ist auch Kartoffel keine Beleidigung. Dann soll sich jeder selber eine Meinung machen, ab wann für den BPB jemand als rechtsextrem gilt. Ich glaube, du hast in einer einwanderungskritischen Partei potenziell mehr Probleme mit Rechtsextremismus als in einer nicht einwanderungskritischen Partei. Ich würde es gerne wissen, wie man das lösen soll. Ich finde, die AfD gibt sich viel Mühe. Das finde ich gut. Also das gibt mir auch ein gutes Gewissen bei der Wahl. Aber die Medien werfen denen das immer vor und finden dann den einen Rechtsextremen irgendwo im Keller und sagen dann, wie könnt ihr nur... Ich glaube, in der SPD gibt es Nazis, ich glaube, in der CDU gibt es Nazis, in Grüne, weiß ich nicht. Aber ich wehre mich dagegen, so zu tun, als ob Rassismus oder Rechtsextremismus der einzige Abgrund in unserer Gesellschaft wäre. Es gibt doch 1000 andere. Die Grünen hatten, das ist ja jetzt aber ein schlechtes Argument, ja, oder? Aber du sagst, meistens Whataboutism, weil ich ablenke von einem Übel. Erstens das und zweitens sagt es ja auch, dass es ein Abgrund ist. Es ist ein Abgrund. Sicherlich, das würde ich eingestehen. Aber ich will nicht so tun, als ob das der einzige Abgrund wäre. Wir haben Linksextremismus auf der anderen Seite, wir haben Antideutschtum, wir haben Pädophilie, womit die Grünen auch jahrzehntelang konfrontiert wurden. Ja, wir haben Islamismus, wir haben Korruption. Ja, ist ein breiter Bunterstrauß. Bekanntermaßen auch in den Medien. Abschlussfrage. Also nicht, wenn die AfD, also es ist jetzt eine zu vervollständigende Abschlussfrage, bitte von euch. Wenn die AfD stärkste Partei würde, dann... dann gibt es hoffentlich Islamkritikunterricht an deutschen Schulen und wir haben bald hier Ex-Muslime. Entschuldigung, was gibt's denn? Islamkritikunterricht an deutschen Schulen. Und dann, Braucht es Kritikunterricht? Naja, ich finde, Religion bedarf der Kritik. Die Leute sollen nicht an 1000 Jahre alte... Ja, aber man kann doch für jedes Thema einen Kritikunterricht dann in dem Sinne, wenn mir was nicht passt, irgendwie... Oder eine kritische Auseinandersetzung. Ja, aber das ist, wie viele Fächer muss man denn dann noch einführen? Und dann haben wir bald Leute, die sich nicht mehr in die Luft sprengen, weil sie an 72 Jungfrauen glauben. Das wäre ganz schön. Ich glaube dann, dein Standpunkt, ich sag's nochmal. Okay, ich glaube, dann würden die Restlichen, die nicht in der Mehrheit dann sind, endlich mal aufwachen und verstehen, in welcher Hinsicht sie ihre Hausaufgaben versäumt haben. Und dass die AfD aufkommt, ist ein Symptom. Ja? Und ich denke, das spricht halt einfach dafür, dass die halt sich nicht mehr mit ihren eigenen Dämonen konfrontieren, sag ich mal. Und auch bereit sind, unangenehme Positionen zu vertreten und auch umzusetzen. Ich möchte nur daran erinnern, in Dänemark ist es die dänische SPD, die aktuell einen migrationsstrikten Kurs fährt und das Thema Asyl damit für sich erstmal erledigt hat. Das wäre auch hier denkbar und ich denke, dass vielleicht muss es so weit kommen, dass die AfD erst die Mehrheit bricht, ne, bevor die Leute aufwachen. Ja. Wir sind am Ende unseres Zeitrahmens, des Zeitrahmens dieses Podcasts angekommen. Ich danke euch, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und sage tschüss Peter, tschüss Ferus. Vielen Dank. Ciao. Dumm gefragt. Alle Folgen in eurer Podcast-App. 1 Live.